Willkommen bei Profilers Publishing, Expertenwissen für Ihren Erfolg. Heute habe ich auch einen Experten, einen besonderen Experten. Und weil ich es ja so sehr mit dem Überlebensschutz habe, habe ich mir Wolfgang Bönisch eingeladen, den Verhandlungsretter. Herr Bönisch, Sie waren 20, Polizist und sahen den Lauf einer Pistole auf Ihre Nase gerichtet. Lernt man da verhandeln? Nein, da lernt man nicht verhandeln. Wenn man es beherrscht, dann überlebt man da möglicherweise. Okay. Also ich kam in diese Situation und musste einfach reagieren, habe das intuitiv und naiv getan. Da war mit Sicherheit eine Menge Talent und wenig Nachdenken dabei und das war am Ende erfolgreich. Aber man kann sich auf so eine Situation nicht wirklich vorbereiten. Ich habe da eine Menge mitgenommen, dass ich später oder jetzt in meinem Business verwende, wenn es um Verhandlungen geht. Weil da natürlich in so einer Situation manche Mechanismen sichtbar werden, die auch in sonstigen Machtspielen, wenn zum Beispiel Einkäufer und Verkäufer aufeinandertreffen, eine Rolle spielen. Aber man kann nicht einfach in so eine Verhandlung gehen, ohne vorbereitet zu sein. Sollte man zumindest nicht. Okay. Ich glaube, so mancher Unternehmer, gerade wenn er sich einem Goliath, einem Monopolisten entgegensieht, fühlt sich schon mit der Pistole auf der Brust, wenn Verhandlungen sind. Die fühlen sich so und die sagen mir das dann auch, wenn die mich zu Hilfe rufen. Ja. Dass die wirklich das Gefühl haben, dass ihnen die Pistole auf die Brust gesetzt wird, um nochmal weitere Rabatte rauszuhandeln oder noch einen Jahresbonus oder wie auch immer das dann geschickt verpackt wird. Okay. Geschickt verpackt? Was wird da verpackt? Ja, da wird dann erstmal auf Gemeinsamkeiten fokussiert, sprachlich. Aber die Zeche bezahlen soll dann immer nur eine Seite. Okay. Um die Gemeinsamkeit weiter fortführen zu können. Jetzt bin ich selbst nicht Verhandlungsexperte. Ich sitze in der Kaskade als Profiler weit, weit dahinter. Mir wird viel Win-Win mit Harvard verkauft. Ja. Passt das da? Also in den Verhandlungen, in denen ich dann auch zu Hilfe gerufen werde, oder auch von Teilnehmern in meinen Seminaren oder von Zuhörern meiner Vorträge, wenn ich mit denen anschließend ins Gespräch komme, höre ich immer wieder, das, was die da erleben in der Verhandlung, das hat mit Win-Win nichts zu tun. Da fehlen schon die Grundvoraussetzungen, die in diesem Harvard-Konzept definiert werden. Und wenn wir beide uns nicht wertschätzen gegenübertreten wollen, wenn eine Seite das nicht will, dann fällt das ganze Modell in sich zusammen. Dann kann ich mich abstrampeln, wie ich will. Das Fatale ist, mein Unterbewusstsein wird mir anschließend mein Ergebnis als Win verkaufen. Ich werde mich irgendwann damit wohlfühlen, damit arrangieren und damit geht so eine Abwärtsspirale los. Aber wenn Win-Win nicht gegeben ist, dann könnte ich Sie rufen. Und was wäre Ihr erster und dringender Rat an mich in einer Verhandlung? Sich für die nächste Verhandlung zu überlegen, was sind Ihre eigentlichen Interessen? Also was genau wollen Sie da erreichen und dabei mitgedacht, welche Alternativen haben Sie in dieser Verhandlung? Stehen Sie sowieso schon mit dem Rücken an der Wand, sind abhängig von diesem Kunden oder Lieferanten, das gibt es ja in beide Richtungen, und da dann ein Szenario zu entwickeln, was vielleicht nicht kurzfristig funktioniert, um langfristig dann auch so einem Geschäftspartner Lebewohl sagen zu können, also für sich selbst eine Alternative zu erarbeiten, weil man eben seinen Interessen folgt und nicht nur kurzfristigen Überlebenszielen. Hört sich für mich schon so an, dass Sie mir nicht nur für die Verhandlung helfen, sondern schon für mein strategisches Unternehmertum. Das kommt dann häufig in der zweiten, dritten Frage kommt das raus, dass es grundlegend um strategische Überlegungen geht, dass grundlegend in dem Unternehmen etwas schief läuft, dass der Kunde einfach in der Produktion anruft und Produktionsabläufe verändern kann, ohne dass das hinterfragt wird, ohne dass ein Key-Accounter, der dann wieder zum Kunden muss und das ja dann auch irgendwann in Geld einwechseln muss, darüber informiert wird. Aha. Und das heißt, selbst wenn der Vertrieb mich ruft, um ihn zu unterstützen in Verhandlungen, hängen da häufig eben viele andere Abteilungen, in aller Regel das Gesamtunternehmen mit allen Abteilungen dran, das, was man dann so Sales Center nennt. Das fängt eigentlich beim Einkauf an, der muss ja irgendwann die Teile kaufen, damit ich die anschließend veredelt weiterverkaufen kann, und alle Abteilungen dazwischen, bei denen der Kunde oder umgekehrt der Lieferant einfach anrufen kann, Stimmung machen kann, Dinge bestimmen kann. Und dann sind wir letzten Endes vom Verhandeln plötzlich in einem Führungsthema, einem strategischen Unternehmens Konzept, das es zu überdenken gilt. Also wäre es ein Fehler, einfach nur die Verhandlung zu sehen? Die Verhandlung ist ein Bauteil, was nur funktioniert, wenn ich das ganze Konzept im Blick habe und gut aufgezäumt habe. Ja, mit Sicherheit. Die Verhandlung ist ja immer nur der Ausfluss von etwas, was vorher schon gut oder schlecht gelaufen ist. Aha. Also wenn die strategischen Herleitungen nicht funktionieren, wenn grundsätzliche Dinge vom Chef nicht gelebt werden, wenn der seinen Mitarbeitern für die Verhandlung nicht ein entsprechend großes Verhandlungsmandat gibt, wenn da im Prinzip nur ich bin in der Bittstellerhaltung gelebt wird und das auf allen Ebenen und wir sind ja abhängig von 2, 3 großen Kunden, dann komprimiert sich das alles in der Verhandlung. Aber das ist letztendlich nur der Punkt, wo es sichtbar wird. Die Stellhebel dahinter sind extrem vielfältig und die gilt es letzten Endes dann alle zu bearbeiten. Wow, also ist die Verhandlung deutlich mehr Aufwand, als ich das gerne hätte. Ja, also wir können natürlich dann so einen Quick-Fix machen, mal schnell, das habe ich manchmal, hilft mir am Morgen in der Verhandlung. Mhm. Da kann man dann in ein paar Stunden noch die ein oder andere Frage durchgehen und sich Lösungen überlegen. Aber für ein langfristig besseres Verhandlungsergebnis, für eine andere Beziehung zu Kunde oder Lieferant, muss man einfach an die Ursachen ran. Da muss man tiefer graben. Okay. Wenn wir jetzt ein Unternehmen auf die grüne Wiese stellen würden, was wäre absolut wichtig, gedacht, geplant, umgesetzt zu haben, damit ich in Verhandlungen später nicht crashe? Also sich schon vom Grundsatz her klar zu machen, dass man keine Abhängigkeiten aufkommen lässt. Weder auf der Einkaufsseite noch auf der Vertriebsseite. Also wenn Sie bestimmte Teile produzieren, und ich hatte das jetzt vor kurzem, dieser Zwischenlieferant, wenn man das so nennen will, ist im Einkauf zu 80% von einem Vorlieferanten abhängig. 80%? Und es gibt praktisch keinen Ersatz in Deutschland. Wenn der einen Ersatz will, muss er ins Ausland gehen. Mhm. Das ist natürlich so gewachsen. Da hat der auch selber viel dafür getan, wie sich dann herausgestellt hat, dass er diese Abhängigkeit heute hat. Aber das ist natürlich fatal. Der Lieferant kann ständig an der Preisschraube drehen. Es ist völlig egal, ob der termingetreu liefert oder sonst irgendwas schlecht macht. Sein Kunde, also mein Kunde, hat überhaupt keine Handlungsoptionen. Und das gilt es frühzeitig zu vermeiden. Und natürlich auf der Kundenseite, wenn ich Lieferant bin, dass ich nicht von ein oder zwei Großkunden abhängig bin und mir dann letzten Endes alle Konditionen diktieren lassen muss. Okay. Also ich brauche Alternativen und ja, Redundanzen. Unbedingt. Mhm. Also sagen überlebenswichtig. Ja. Also okay. Eine Alternative für jede einzelne Verhandlung ist tatsächlich überlebenswichtig. Okay. Weil das Ihnen entsprechend das Rückgrat gerade macht, also Haltung gibt, im Inneren wie im Äußeren. Wenn Sie jederzeit sagen können, ab einem bestimmten Punkt, wenn Sie mir jetzt mit Preisforderungen kommen, ab einem bestimmten Punkt gibt es außerhalb dieses Verhandlungsraumes ein Setting, das für mich jetzt mindestens genauso wertvoll ist, wie mit Ihnen Vertrag zu machen. Ja. Das werden Sie spüren, dass Sie jetzt an einen Punkt gekommen sind, wo Sie nicht mehr weiter können. Mhm. Und wenn ich mit mir ehrlich bin, werde ich genau an dem Punkt dann sagen, war schön mit Ihnen, gut, dass wir ins Gespräch gekommen sind, aber es gibt für mich eine Alternative, die ist lukrativer. Okay. Ich brauche die Alternative. Jetzt habe ich eine Fantasie oder eine wilde These. Ich glaube, dass vieles im Führungsverhalten, im Miteinander, ich denke in Verhandlungen auch, gar nicht so das gesprochene Wort ist, sondern mehr so eine Art Körperhaltung, was sich atmosphärisch überträgt. Würden Sie das auch unterstreichen? Ja, also Körperhaltung oder sagen wir mal alles, was nach außen wirkt, also alles, was Sie an mir wahrnehmen, das ist sicherlich sowohl im Führungskontext als auch im Austausch, in der Verhandlung, wenn wir zusammensitzen, das A und O. Darauf sind wir alle in hohem Maße fixiert, darauf zu achten, wie kommt der oder die rüber. Und da haben wir mit Sicherheit bestimmte Vorlieben, bestimmte Sympathien, was uns besser gefällt oder nicht, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber so dieses mit geradem Rücken da reingehen und die eigene Stärke dem anderen klar zu machen von Anfang an, ich stehe hier für das, weshalb ich hergekommen bin. Und ich kann nicht anders, wenn man so will. Das wird sich dem anderen vermitteln. Durch Haltung, durch die Art, wie sie sich bewegen. Ganz viel wird im Gesicht zu sehen sein, ob sie zu dem stehen, was sie da gerade erzählen. Okay. Wenn ich jetzt nicht schon die Alternativen über lange Jahre aufgebaut habe und merke, oh, ich stehe mit dem Rücken an der Wand und ich brauche jetzt von Ihnen einen Quick Fix und ich fühle mich überhaupt nicht gerade und kraftvoll, was mache ich da? Da kann man letztendlich wirklich nur an diesem Außen arbeiten. Mhm. Also man kann natürlich tatsächlich an der Wirkung arbeiten, um die zu optimieren. Es gilt ja schon seit langem, dass unsere innere Haltung, unser innerer Zustand definiert, wie wir im Außen wirken, wie wir auftreten, ob wir mit schleichenden, vorsichtigen Schritten in den Raum gehen, ob wir so völlig zusammengesunken irgendwo sitzen. Das hat ja mit dem inneren Zustand zu tun. Und das gilt es erstmal für sich selbst klarzumachen, pass auf in der Verhandlung, wenn du plötzlich so zusammensinkst, wenn da so Schutzgesten kommen, dass man die ganz schnell wieder ablegt. Ja. Also dass man da eine Aufmerksamkeit hat. Und da kann man ganz schnell wirklich was erreichen. Und dann haben aktuelle Studien gezeigt, dass es eben auch einen Weg zurück gibt. Das heißt, ich kann unter dem Motto Fake it till you make it so tun als ob und nehme einfach eine kraftvolle, standfeste Körperhaltung ein und habe damit eine Rückwirkung auf meine innere Haltung. Und nicht nur auf meine innere Haltung. Die University of Harvard hat das jetzt durchuntersucht. Die haben gesagt, wenn man 2 Minuten in eine Powerpose geht, ja. Powerpose ist zum Beispiel so diese typische Gewinnerhaltung. Mhm. Oder auch so diese Dominanzgeste, die man im Führungsumfeld ja häufiger mal sieht. Wenn man das 2 Minuten durchhält, gibt es tatsächlich eine Rückwirkung. Der Testosteronspiegel erhöht sich. Okay. Und Testosteron, und zwar bei Mann und Frau, ist ja ein Kämpferhormon. Es ist ein Hormon, das uns aufmerksam und kraftvoll macht. Und im gleichen Maße senkt sich der Cortisonspiegel. Und Cortison ist ein Stresshormon. Das heißt, ich bin plötzlich nach 2 Minuten in einer bestimmten Körperpose stressfreier, stressresistenter und dann auch noch kämpferischer. Und das wird mich aufrichten. Und es ist auch gezeigt worden, dass das tatsächlich 1 Stunde anhält. Das heißt, so diese erste Phase in einer Verhandlung, dieser berühmte erste Eindruck und die Smalltalk-Phase und so der Beziehungsaufbau und die ersten Bedürfnisse und Bedarfsfragen, da kann ich mich in diesem Zustand dann sehr viel besser präsentieren. Okay, das ist ein wichtiger Tipp. Jetzt ist mein Gegenüber nicht ungeschult. Ja, was soll es geben? Und sagt sich, Mädchen, das Spiel kenne ich. Mhm. Dann ist ja schön und gut, wie Sie sich da gebärden, Frau Grieger-Langer, aber seien wir ganz ehrlich, Sie stehen mit dem Rücken an der Wand, ja oder nein. Was mache ich dann? Sage ich, okay, wir sind schon eh lange nicht mehr beim Kompromiss, gehe ich dann in die Prostitution oder sage ich, komm, gibt dann so einen Punkt, wo ich dann gar nicht mehr mitmache, egal was es mich kostet nach hinten. Also das gilt es im Vorfeld zu definieren. Wenn ich tatsächlich sage, ich stehe mit dem Rücken an der Wand und wenn ich jetzt nochmal mich auf einen weiteren Preis Nachlass einlasse, dann mache ich Verluste und die mache ich dann vielleicht über Jahre. Und das bedeutet, in 2 Jahren, 3 Jahren gibt es mein Unternehmen nicht mehr. Genau, dann gehen wir gleich. Dann kann ich entweder jetzt die Reißleine ziehen, durch eine harte Zeit gehen und vielleicht auch jetzt die Pleite erleben. Mhm. Oder ich erlebe sie zeitverzögert in Zeitlupe in 3 Jahren. Ja. Das gilt es dann auch abzuwägen. Also lieber jetzt ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Das ist dann genau die Auswahlentscheidung, die man in der Situation treffen muss. Okay. Wie oft passiert das, dass Sie sagen, wissen Sie, eigentlich sollten Sie lieber jetzt die Reißleine ziehen, lieber jetzt pleite gehen, als langsam schleichend die nächsten 3 Jahre? Dass ich das sage, passiert überraschend oft. Ja. Also zu meinem eigenen Erschrecken passiert das überraschend oft. Wo ich einfach sagen muss, das macht keinen Sinn. Eigentlich hätten die vor 5 Jahren schon ultimativ Nein sagen müssen und haben sich immer wieder auf faule Kompromisse eingelassen. Ja. Das Fatale ist, das will natürlich keiner hören. Aber ist es nicht gerade gut, dass ich es dann ausspreche? Ja, natürlich ist es gut, dass ich es ausspreche. Es führt allerdings in aller Regel nicht dazu, dass sie es dann auch tatsächlich tun. Okay. Aber wenn ich dann in 3 Jahren wieder mit denen zusammenkomme, dann kann ich ja sagen, ich habe es ja vorher gewusst. Mhm. Ja. Oder es ist zumindest ein Weckruf zu sagen, wir lassen uns jetzt nochmal auf dieses schlechte Geschäft ein, aber ab morgen arbeiten wir an Alternativen, wir bauen ein weiteres Geschäftsfeld auf, wir suchen uns einen anderen Kunden oder Lieferanten und in einem Jahr, wenn wir zum Jahresgespräch wieder zusammenkommen, dann sind wir stärker. Okay. Das kann ja auch eine strategische Herangehensweise sein. Okay. Buchen die Kunden Sie dann eigentlich zu spät? In aller Regel ja. Ja. Also zu spät in zweierlei Hinsicht. Zu spät, weil extrem kurzfristig, so nach dem Motto, hätten Sie nicht gestern Zeit. Oh. Und zu spät auch, weil man eigentlich schon 2-3 Jahre vorher mal drüber hätte nachdenken müssen, ob man in Verhandlungen noch auf dem richtigen Weg ist oder eigentlich nur noch so dieses täglich grüßt das Murmeltier-Spiel macht und den gleichen Quatsch vom letzten Jahr wiederholt, nur zu schlechteren Preisen. Okay. Warum werden Sie nicht gerufen? Ist das Selbstüberschätzung beim Unternehmer? Ist es Unwissenheit, dass jemand helfen kann? Sind die im Hamsterrad und es läuft einfach irgendwie immer weiter und man denkt hier nicht drüber nach? Jetzt könnte ich auf die Alternativfrage natürlich sagen, ja. Also im Prinzip alle drei Gründe, okay. Sehr individuell. Da ist mit Sicherheit viel Hamsterrad-Problematik drin, dass man einfach gar nicht mehr rauszieht aus seinen Scheuklappen, was das da noch geben könnte. Man tut es einfach so, wie man es immer getan hat. Mhm. Sicherlich auch, dass man sich gar nicht klar macht, dass es für so etwas einen Helfer geben könnte, der auch akut für die nächste Verhandlung, die dann nicht morgen, aber vielleicht in 3 Wochen stattfindet, einen besser einstellen kann, Dinge offenlegen kann. Das hat dann immer so eine Mischung aus Coaching, Beratung, Consulting. Da ist viel Handreichung dabei, da ist viel, letztendlich den Rücken stärken dann auch dabei für die konkrete Verhandlung. Eben bis in letzter Konsequenz, dass ich dann mit dem Kunden in die Verhandlung gehe. Okay. Oder in allerletzter Konsequenz sogar für den Kunden die Verhandlung führe. Das wäre meine Frage gewesen. Kann ich Sie da hinschicken, wenn ich Angst habe? Wenn das gut vorbereitet ist, also da braucht es wirklich Vorlaufzeit, ja. Und ich muss genau wissen, was Historie ist und ich muss auch wissen, warum Sie da nicht hingehen wollen, also was ist da rein persönlich passiert, dann kann ich auch als, wie man das so sagt, Verhandlungsagent für den Kunden losgehen, okay. Möglicherweise sogar ganz alleine, auch das habe ich schon gemacht, oder eben als Anführer eines Verhandlungsteams, der dann die Verantwortung übernimmt und entweder auch den größten Teil der Verhandlung führt im eigentlichen Sinne oder eben so mehr als Manager im Hintergrund und dann den Leuten sagt, so jetzt ist ihr Statement, jetzt ist ihr Statement. Also dann auch aufpasst, dass die Leute im Team in ihren Rollen bleiben. Das ist ja auch so ein ganz großer Bereich, wo Leute in Verhandlungen draufzahlen, weil dann plötzlich der Verkäufer an der Technik rumfuscht und der Techniker macht Preiszugeständnisse und ähnliche Dinge. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, okay. Ich habe dran gedacht, wenn ich mir einige Unternehmer vorstelle, die haben, wie man so schön sagt, als Self-Made-Man ein Unternehmen aufgebaut. Erst war es eine kleine Bude in der Garage, dann wurden es mehr Mitarbeiter. Jetzt sind es 50 oder 200 Mitarbeiter. Da steckt alles Herzblut drin, da steckt Leben drin. Da werden die natürlich emotional. Also wenn ihnen da auch einer, ich sag mal, unverschämt kommt, gerade wie ich es von einigen kaltschnäuzigen Monopolisten kenne, ganz platt, die ticken durch. Ja. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was mir passieren kann, oder? Absolut. Also diese Ausraster, die gibt es, gerade wenn jemand so viel Herzblut drin ist und eben so eine dominante Unternehmerpersönlichkeit ist. Und der hat tatsächlich, wie Sie sagen, so aus der Garage ein großes Unternehmen aufgebaut. Und jetzt ist es ja letzten Endes so, der erlebt das als persönlichen Angriff. Mhm. Was dieser Einkäufer da mit ihm macht, das ist ja das, was die dann fühlen. Und die rasten aus und dafür bezahlen sie dann meistens einen ziemlich hohen Preis. Okay. Also entweder sie fliegen ganz raus, mhm, oder sie bezahlen das durch heftige Preiszugeständnisse. Mhm. Dann wäre es auch richtig, dann lieber jemanden wie Sie hinzuschicken? Oder... Ja, oder das zumindest mal im Vorfeld durchzusprechen, sich zu überlegen, welche Knöpfe drückt der Einkäufer eigentlich, dass ich ausraste? Herr Bönisch, jetzt werde ich, ich bin die ganze Zeit wach, jetzt werde ich nochmal doppelwach. Was sind das für Knöpfe? Was sind typische Knöpfe, die mir so jemand drückt, nach dem Motto, so jetzt fahre ich sie ein paar Mal emotional an die Wand und dann habe ich es leichter? Also das sind häufig so Geschichten und Einkäufer, genau wie Verkäufer, haben da ein Gespür dafür, wo ist ein Mensch verletzlich? Das ist erstmal so eine ganz schwache Reaktion. Und häufig sind das ja dann Muster, die wir entwickelt haben, möglicherweise schon in der Kindheit, die wir schon als 3- oder 4-Jährige komplett in uns hatten. Und dann drückt da jemand drauf und man ist in diesem rebellischen Kind-Ich zum Beispiel. Und dann rastet man völlig aus. Dann haut man irgendwie nur noch mit dem Knüppel drauf. Das ist extrem individuell. Das können so, so ein herablassender Tonfall kann schon völlig ausreichend sein. Jede Art von Territorialverletzung. Also wenn unsere Werte sind unser Territorium. Und wenn unser Territorium verletzt wird, dann schaltet das Großhirn aus und das Reptilienhirn übernimmt. Und dann geht es nur noch um zwei Sachen. Zuhauen oder abhauen. Ja. Und solche dominanten Persönlichkeiten entscheiden sich dann meistens fürs Zuhauen. Sonst wären sie wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Genau, aber in der Situation ist es natürlich extrem hinderlich. Ja. Ja, ich kenne es aus dem Betrugsbereich, je emotionaler die andere Seite ist, desto weniger denkt sie, desto mehr ist sie manipulierbar. Also eine irritierte Beute ist eine leichte Beute. Genau. Und in Verhandlungen wird das Spiel auch so gespielt. Genau so wird es gespielt, okay. Ja. Also ich baue sukzessive Druck auf. Das kann dann auch so sein, dass die eine Seite sich so aufgestellt hat, dass sie durcheinander redet. Auch das trägt ja zur Verwirrung bei. Mhm. Da kommen Abwertungen mit rein, da wird dann plötzlich an Äußerlichkeiten herum gemäkelt, also so wie sie hier auftreten mit der Krawatte oder was auch immer dann so an unterschwelligen Botschaften kommt oder als ich so jung war wie sie, Punkt, Punkt, Punkt, man braucht es noch gar nicht zu Ende aussprechen und schon läuft im anderen Prozess ab und dann beobachte ich einfach mal, was löst das aus und dann verstärke ich das, wenn ich merke, ich bin auf der richtigen Fährte, wenn nicht, probiere ich was anderes aus, irgendwann kriege ich jeden an die Decke okay. Und dann ist halt Reptiliensteuerung da und dann gibt es entweder Flucht oder Kampfreflex und dazwischen praktisch nichts mehr. Letztendlich, flapsig gesprochen, Kindergarten. Ja. Psychologisch gesprochen, es sind halt alles Menschen, egal wie hoch, egal wie groß der Preis oder das, die Verhandlungsmasse im Volumen. Das bedeutet, Techniken sind ja wirklich nur das eine. Mhm. Ich höre, die wichtigste Technik ist mit, dass ich mich als Person im Griff habe. Ja. Ist das so? Das ist so. Und Kindergarten ist sicherlich eine schöne Metapher dafür. Mir hat mal ein Seminarteilnehmer gesagt, er hat einfach keine Lust mehr, wie beim Topfschlagen schreien, um den Tisch zu rennen, wenn er zu seinem Kunden fährt. Und das ist, glaube ich, als Bild sehr prägend, weil genau das in vielen Verhandlungen passiert, ja. Als Metapher gesprochen. Und dem kann ich nur ausweichen und das kann ich nur auflösen, indem ich tatsächlich für mich festlege, wo ist mein Standpunkt? Wo beziehe ich eigentlich meine Standfestigkeit oder meine Macht her? Kommt das aus mir selbst? Bin ich mir klar darüber, wofür ich eigentlich hier bin? Was meine Interessen sind, was meine Alternativen sind? Und gehe dann mit breitem Kreuz und stolz geschwellter Brust, ohne überheblich zu werden, in diese Verhandlung rein. Weil überheblich werden wäre dann ja wieder das Machtspiel auf der anderen Seite. Genau, also im Prinzip, wenn man sagt, es gibt zwei Arten von Haltungsschaden in einer Verhandlung. Das eine ist so, ich weiß gar nicht. Und das andere ist, die Nase zu hoch tragen. Okay. Ich erlebe es so, dass die meisten mit der hohen Nase kommen. Ja. Und frage mich wirklich, glaubt ihr euch das eigentlich selbst? Mhm. Das ist meine Sicht dann. Wie viele überhöhen sich, um was auch immer, können die nicht verhandeln oder meinen die, es geht halt so? Oder ist es schlichtweg dieses, na erstmal drücken wir so ein bisschen auf den Knopf und gucken, ob wir vielleicht schon damit durchkommen? Die können auf ihre Art und Weise mit Sicherheit verhandeln. Auf ihre Art und Weise? Auf ihre Art und Weise, sage ich jetzt mal so ganz ketzerisch. Das Problem ist, wenn sie mit dieser aufgesetzten Machtattitüde in eine Verhandlung gehen, dann braucht das ja auch Resonanz. Also wenn ich mit dieser Machtattitüde an Sie herantrete und mit Ihnen eine Verhandlung trete, dann funktioniert das ja nur, wenn Sie mitspielen. Ja. Jetzt können Sie diese Machtattitüde auch spielen, dann werden wir ganz schnell von einem kleinen Dolch zum Langschwert übergehen und irgendwann werden wir Atombomben zünden. Oder Sie spielen es umgekehrt mit, das heißt, wenn ich hier den großen Max raushänge, dann gehen Sie ins kleine Kind und dann kriege ich alles, was ich will. Und die Kunst ist ja letzten Endes, wenn ich mit dieser Machtattitüde antrete, mit dieser zu hohen Nase, dass sie trotzdem in der Wertschätzung bleiben, dass sie trotzdem mir versuchen, auf Augenhöhe gegenüberzutreten und versuchen, mich dadurch so weit wieder runterzuholen, dass auch ich wieder auf Augenhöhe und mit normaler Nasenhöhe ihm gegenüber sitze. Okay. Aber das ist natürlich schwierig, weil wir lernen in unserem Leben in aller Regel andere Mechanismen. es ist hohe Kunst des guten Tons. Mhm. Ja. Also ich habe eine Menge zu bedenken und zu beachten. Ich muss mich vorbereiten. Ja, das A und O. Ich brauche Alternative. Mhm. Also muss strategisch das Ganze ja eigentlich über eine lange Strecke vorbereitet haben. Dann muss ich mich selbst beherrschen und im Griff haben. Ja. Gibt es noch was? Ich meine, ich finde das schon wirklich viel Anspruch. Meine Frage, wir sind noch nicht mal bei Techniken. Ja, ich sag mal, wenn Sie die drei Dinge im Griff haben, dann haben vermutlich 95% aller Menschen genügend Techniken in ihrem Rucksack, die ihnen dann in der Verhandlung zu einem guten Ergebnis reichen. Kann ich daraus hören, dass die Techniken nicht den Gewinn bringen, sondern die innere Haltung, ja, die Alternativen und, ja, die Selbstkontrolle? Ja, da bin ich nach den Jahren, die ich jetzt ausschließlich mit dem Thema Verhandlungsführung in all seinen Facetten und all den Tätigkeiten, die ich da mit verknüpfe, unterwegs bin, absolut überzeugt davon. Mit Techniken kann man kurzfristig sicherlich was bewegen. Ja. Man kann auch so einen schnellen Vorteil sich erarbeiten. Aber um wirklich gut zu verhandeln, dauerhaft und nachhaltig, wie man das heute ja so schön sagt, zu guten Ergebnissen zu verhandeln, ist vor allem innere Haltung das A und O. Okay, jetzt spanne ich nochmal den Bogen zum Anfang. Mhm. Sie sagten, Sie haben damals, als es war nachts in der Parkanlage. Es war nachts in der Kleingartenanlage. Ich war junger Polizist, einer von zwei, die da unterwegs waren. Mein Kollege ist in eine andere Richtung gelaufen, ich war alleine und plötzlich stand ich eben dem Einbrecher, der da uns avisiert war, gegenüber. Mhm. Hatte so eine funzelige Taschenlampe in der Hand, die dann heftig anfing zu zittern und der die Pistole auf mich gerichtet hat. Oh, so stand ich dann halt da, ja, wie zur Salzsäule erstarrt erstmal. Und Sie haben gesagt, ich habe naiv reagiert. Heißt das, ohne Techniken groß reagiert? Sie haben ja irgendwas, nicht nur irgendwas, Sie müssen ja was Wesentliches richtig gemacht haben, dass es gut gegangen ist. Ich meine, Sie sind beide noch am Leben. Ja. Das Kuriose ist, ich habe genau das gemacht, was man jetzt, wenn man sagt, auf der technischen Seite Leuten empfehlen würde. Mhm. Also ich erinnere, ich war völlig angstfrei, kurioserweise. Und ich hatte nur den Gedanken, mein zweiter Sohn war ein paar Tage vorher erst geboren worden und vielleicht war genau das der Hebel. Ich hatte nur den Gedanken, du musst hier lebend rauskommen, mhm, weil zu Hause wartet Frau und zwei Kinder. Ja. Und was ich intuitiv richtig gemacht habe, ich habe nicht gedacht, was für ein Arschloch mir da gegenüber steht. Also habe den nicht abgewertet, habe den aber auch nicht überhöht, sondern habe den einfach nur als Menschen betrachtet und auch so behandelt, auf Augenhöhe. Und ich habe, und da sind wir sicherlich beim Bereich Techniken, aber das ist in uns. Ich habe sehr schnell gemerkt, ganz naiv und intuitiv, dass wir eine gewisse Ähnlichkeit haben. Und das ist ja diese Technik des Rapportherstellens, das im Spiegeln, im Äußeren, wie das dann so schnell verkauft wird, das ist ja viel, das geht ja viel tiefer rein. Und in dem Fall war der Ankerpunkt, dass wir beide Angst hatten. Der hatte genauso viel Angst wie ich. Das beruhigt mich, ja. Und der hatte genauso eine gepresste Angststimme wie ich. Okay. Das heißt, wir hatten auch im Äußeren erleben, wenn der gesprochen hat und wenn ich gesprochen habe, so diese merkwürdige Stimmlage, die man hat, wenn man so brutal unter Druck steht. Ja. Und da war sofort eine Verbindung da. Und wenn man das dann so gar nicht verrationalisiert, sondern einfach wirken lässt, irgendwann wurden mir die Arme schwer und wie ich dann so langsam die Arme habe runterfallen lassen, ohne drüber nachzudenken, hat der auch seinen Arm runterfallen lassen. Ich habe ja schon Ihren Buchbeitrag gelernt, darf ich sagen, nachdem ich es gerade gelesen hatte, Stand Your Ground. Stand festbleiben und Verhandlungen gewinnen. Da hatte ich direkt einen Tag später auch etwas zu verhandeln und konnte es sofort anwenden. Hat funktioniert. Ja, sehr schön. Auch hier nochmal ganz herzlichen Dank. Es war sehr bereichernd für mich. Und ich wünsche Ihren potenziellen Kunden, dass sie sich rechtzeitig erinnern, dass sie sie anrufen können. Ja, das wünsche ich mir auch. Vielen Dank.